Körper gesucht im Eingeweide selbiger, der gequälten Körper überdrüssig gebe ich dir meine Hülle. Gesprengten Göttern. Gesprengte Götter. Älter sind. Viel älter sind als ich. Ich verlor meine Kraft, um sie gleich im nächsten Moment in tausendfacher Stärke wieder zu erlangen. Ich kann dir nicht beweisen, dass ich dich liebe, dass ich dich liebe. Ich kann dir nur sagen, reiße meinem Gehirn alle Vernunft, nicht das Leiden, um mich zu sterben. Ich bin ich und ich und in der Wirklichkeit ich und die Wirklichkeit. Genau genommen gilt mich die Realität. Komm, komm mit hoch, denn ich liebe dich. Komm, komm nie wieder, denn ich liebe dich. Ich und die Wirklichkeit. echten Wirklichkeit. Das war ohne Katalysator.